Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht heute und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Sven und Sven ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Sven. Um was geht's? Und zwar bin ich Rettungssanitäter vom Nebenjob. Was bist du? Nee, Rettungssanitäter. Rettungssanitäter? Ja, im Rettungsdienst in Mainz. Mhm. Und hab gestern Abend einen Einsatz gehabt und bin hingefahren und hab dann gemerkt, dass meine Schwester jetzt dabei war bei dem Unfall. Ein Autounfall? Ja. Ja. Was genau war passiert? Ja, also sie war auf einer Geburtstagsfeier, war auf dem Rückweg. Und auf dem Rückweg ist ihr irgendein Betrunkener reingefahren. Sie ist selbst gefahren? Ja, aber sie hat keinen Alkohol halt getrunken. Ja, und ihr ist jemand reingefahren? Genau. Was hat sich für ein Bild dir gezeigt, als du dort ankamst? Wie schwer war der Unfall? Ich weiß nicht, es muss doch ganz schön schwer gewesen sein. Also es gab auch Eingeklemmte. Aber halt, sie war halt nicht eingeklemmt, aber ist halt, liegt jetzt auch im Koma. Ja. Im künstlichen. Also das heißt, sie war sehr schwer verletzt? Ja, es war ganz schön schwer. Also. Wann hast du denn überhaupt kapiert, dass es deine Schwester ist? Ich stelle mir vor, man kommt dahin, da ist großes Theater und große Aufregung. Ja, also ich kam im Rettungswagen an und habe dann das Auto gesehen, ich fährt einen roten Golf. Und bin dann ausgestiegen und das Auto sah halt schon ein bisschen ähnlich. Ja. Habe gedacht, ne, das ist es nicht und bin halt trotzdem hin. Hast du nicht aufs Nummernschild geguckt? Weil da guckt man ja wahrscheinlich da zuerst. Ja, ich hatte dann aufs Nummernschild und das war halt FH gewesen. Und hab mich halt gewundert und bin dann halt hingegangen und hab dann gemerkt, dass es wirklich ist. Und das heißt, in dem Moment, wo du hingeguckt hast und sie gesehen hast im Auto? Genau, ja. da war sie schon bewusstlos. Wie lag sie denn im Auto? Lag sie, also der Kopf war nach hinten gelehnt und die Hände aufs Lenkrad. Und bewusstlos. Genau, und hat der Kopf geblutet. In dem Moment, als du das gesehen hast, ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich ein schwerer Schock für dich war. Es war ein schwerer Schock, wirklich. Haben deine Kollegen das gleich mitbekommen, was da los ist? Ja, wir sind ja nur zu zweit gewesen und die es gesehen haben, kamen sie auch gleich und haben auch gefragt, ob sie das jetzt übernehmen wollen und so. Und ich habe dann gemeint, dass ich trotzdem machen würde und die haben schon halt um die anderen zwei Verletzten gekümmert. Wie viele Leute wart ihr insgesamt, die im Rettungswagen fuhren? Zwei oder drei? Ja, also kommen wir nachts immer zu zweit im Rettungswagen erst an. Und nachdem wir dann drei Autos gesehen haben, hatte ich schon erst noch einen anderen Rettungswagen auf Notarzt nachgefordert. Und bin dann raus. Ja. Der Kollege hat sich schon am anderen Auto um jemanden gekümmert, ich war halt bei meiner Schwester. Dann hast du sie mit deinen eigenen Händen da rausgeholt? Nee, das konnten wir nur zu zweit machen, aber gewartet, bis noch der andere Rettungswagen da war. Ja, aber in dem Moment hast du doch wahrscheinlich auch große Angst gehabt, dass sie vielleicht versterben könnte oder dass sie... Ja, ich habe im ganzen Körper hatte ich komplett gezittert gehabt, also ja. Das tue ich auch jetzt im Moment ein bisschen. Sie ist jetzt im Krankenhaus und liegt im Koma, sagst du? Genau, auf der Intensivstation. Ja. Welche Verletzungen hat sie? Wie schwer sind die Verletzungen? Also sie hat ein schweres Schädelhirntrauma. Hat das linke Bein ist gebrochen. Und ist zu 60% leider Nachschäden. Das kann man jetzt schon sagen? Ja. Ja. Also circa 60%. Welche Nachschäden werden das sein? Weiß man das schon? Hauptsächlich im Kopf, schätzen die jetzt. Im oder am Kopf? Im Kopf. Das heißt also, dass das Gehirn nicht mehr so... Ja, dass entweder wieder neu lernen muss, zu reden, so Sachen. Oder dass er nicht mehr richtig denken kann über so Sachen. Ist sie denn im Moment außer Lebensgefahr? Ja, das ist sie. Das ist sie. Das ist schon mal gut so. Ja. Wie haben deine Eltern, eure Eltern reagiert? Ja, sie wissen dann nicht. Ich bin dann mit ins Krankenhaus, hat das von daheim auch angerufen und hab gemeint, dass wir gerade im Einsatz waren, dass wir mal ganz schnell ins Krankenhaus kommen sollten. Und hat auch nicht gesagt, was los war direkt. Ja. Und wie dann meine Mutter ins Krankenhaus gefahren war, mein Vater hat auch Nachtschicht gehabt, der arbeitet in der Firma in Kelsterbach. Ja. Und wie sie dann kam, hat sie erzählt und sie war geschockt, also hat angefangen zu weinen, hat auch überall gezittert. Ja. Wie ist das, wenn du das jetzt so vergleichst, nachdem du deine eigene Schwester quasi aus dem Unfall herausgeholt hast, aus dem Unfallwagen, geht man da irgendwie anders um mit einem Angehörigen als mit fremden Menschen? Oder? Ich weiß nicht, also es gibt ja verschiedene Leute und es hat halt auch jeder seinen anderen Typ. Und es ist auch wirklich so, wenn jetzt bei mir auch wirklich jemand anders stirbt oder sowas, dann gehe ich auch ganz anders damit um und so. Das bin ich eigentlich ganz genauso mit ihr gerade umgegangen, weil ich wirklich eigentlich ganz einfühlsamer Mensch bin. Also ja, wirklich. Ja, ja. Hast du dir darüber irgendwann überhaupt schon mal Gedanken gemacht? Es kann sein, dass ich irgendwann mal an einen Unfall komme, wo Angehörige von mir mit drin verwickelt sind. Also ich habe mal was gehabt, wo vor unserer Rettungswache unser Zivi meiner Mutter reingefahren ist, aber da ist halt Gott sei Dank nichts passiert gewesen. Und so durch. Das war gestern Abend, ne? Sagst du? Ich könnte mir vorstellen, dass du kaum geschlafen hast die letzte Nacht. Nein, ich habe auch, wie ich das gehört habe, wir sind dann auch ins Krankenhaus. Und im Krankenhaus hatte ich dann, also wir haben im Krankenhaus in Mainz unsere Rettungswache mit drin. Ich habe von da aus noch ein paar Leute angerufen. Und da hat einer gemeint, er wird direkt kommen und hat auf mich Nachtdienst weiter übernommen. Das heißt, und ich bin dann im Krankenhaus geblieben. Du hast auch heute dann gar nicht gearbeitet? Nee, ich mache im Moment auch Zivildienst. Und da habe ich sowieso seit Montag Urlaub. Ach so. Und ich hätte jetzt heute wieder Nachtdienst gehabt, aber das übernimmt jemand für mich diese Woche. Wie alt ist deine Schwester? 22. 22. Und das Verhältnis zwischen euch beiden, wie würdest Spitze. Du... Spitze. Spitze. Also 60% Wahrscheinlichkeit, dass sie Nachschäden haben wird. Keine Lebensgefahr? Nee, darüber kann man sich ja schon freuen. Das ist bald heute Morgen draußen. Ja. Da kann man ja jetzt nur wirklich hoffen und wirklich alle Daumen drücken, dass sie doch jetzt relativ bald über den Berg kommt und dass sie aus dem Koma erwacht. Ja, das im Moment ist ja nur ein kürzliches Koma. Ein kürzliches Koma, ja, genau. Aber die wollen es halt diese Woche noch nicht beenden. Und das meinte ich eigentlich jetzt auch, dass die Nachfolgeschäden vielleicht doch nicht so schlimm sind. Und dass sie das dann schafft, vor allen Dingen auch schafft mit eurer Unterstützung, mit der Unterstützung von dir. Also ich meine halt, was ich auf der ersten Blick habe, wie ich mein Rettungssanitäter gemacht hatte und hatte ja auch mein Krankenhauspraktikum machen müssen. Und es ist, wenn man im Koma liegt und sowas, ist es dann wird immer höher, wie ich schätze, als es überhaupt ist. Also ich schätze mal, statt 60 jetzt nur mittlerweile 40% oder sowas sind. Also es besteht eine berechtigte Hoffnung, wenn auch alles jetzt schwierig ist, was vor euch oder vor ihr liegt, dass sie vielleicht doch wieder fast ganz gesund werden kann. Vielleicht mit kleinen Handicaps, aber vielleicht doch wieder ganz gesund werden kann. Ja klar, also ich denke mir sogar auch, dass sie wieder ganz gesund wird. Also. Aber da siehst du mal, was für einen wichtigen Job du hast. Jetzt kann man das ja sehen, dass du sogar deine eigene Schwester hast retten können. Klar. Und für mich so immer eine sehr tolle Sache, wenn ich mit Leuten spreche, die in diesem Beruf arbeiten, weil ich da hohen Respekt vor habe. Jetzt wünsche ich wirklich deine Schwester und euch, der Familie, von Herzen alles Gute, Sven. Dankeschön. Damit es bergauf geht. Und vielleicht könntest du noch mal in ein paar Wochen versuchen durchzukommen und eine kleine Rückmeldung geben, wie es sich alles entwickelt hat. Das mache ich. Ja. Alles Liebe und alles Gute, Sven. Gut, dankeschön. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Wenn ihr gerne auch mit mir reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Bernd. Bernd ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Bernd. Dein Thema. Ja, Domian, es ist schwierig, denn so ein Thema wie dieses gerade war, was Schicksal bewegt, so einfach so ein Thema überzuleiten. Ne? Ich habe viele Sendungen von dir gehört und das ist manchmal schon eben schwierig, aber ja. Gut, ich möchte Sven auch noch Kraft und Hoffnung aussprechen zu deinen Schwestern. Ne? Das wäre nett. Für alle Menschen, die in Krankenhäusern liegen. Ne? Ja, sehr nett. Und es hören uns bestimmt viele zu wieder heute Nacht in den Krankenhäusern. Ja. Auch in den Haftanstalten haben dir viele zugehört. Ne? Ja, ich weiß. Ja, worum ich mit dir reden möchte, ist Sexualität im Knast. Ja. Dieses Grauen hinter Mauern, wo die Leute so sagen, was da alles so getrieben wird, dass Männer zwangsläufig homosexuell sein müssen, nur weil sie hinter Gittern müssen. Das heißt, du sprichst aus Erfahrung vermutlich. Ja, ich war sehr lange. Du warst 19 Jahre im Knast. Ja. Wie lange bist du jetzt draußen? Ich bin jetzt draußen seit letztem Jahr Februar. Mhm. Und warst du, diese 19, warst du die 19 Jahre an einem Stück im Knast oder immer wieder mal? Und das hat sich so summiert. Ja, es hat sich summiert. Jetzt war mal Jugendstrafe, das waren dann 7 Jahre. Mhm. Und dann kamen 10 Jahre und 9 Monate. Mhm. Und dann kamen 11 Monate. Ja. Sag mal, wir müssen das ja dann nicht vertiefen, weswegen du im Knast saßt. Ja gut, ich saß wegen Raubüberfall, habe ich gesessen. Raubüberfall. Also, Straße, ne? Ja. Mhm. Das ist aber nicht dein Hauptthema, dein Thema ist Sexualität im Knast. Und wenn man 19 Jahre im Knast war, kann man darüber bestimmt richtig klar was sagen. Du hast gerade gesagt, dass heterosexuelle Männer zwangsläufig eventuell sogar schwule Erfahrungen machen oder schwule Praktiken eingehen. Ist das so? Ja, und das möchte ich so sagen. Ja. Das hast du auch das hast du auch gemacht? In sehr geringem Maße, in geringem Umfang. Mir stand sehr spät im Alter von 25 Jahren, da wo ich schon viele Jahre gesessen habe, hat mich zweimal von meinem Oral befriedigen lassen. Mhm. Jetzt auf einer großen Wäscherei, stehend hinter einem Stapel Wäschetücher, hat sich von mir niedergebeugt. War denn das ein schwuler Mann oder war das auch ein Heteromann, der einfach... Nee, das war eigentlich, so wurde über ihn gesagt und so gab er sich auch als stockschwuler Mann. Ne? Als stockschwuler Mann. Mhm. Ein sehr langstrafiger Mann. Mhm. Wie sind denn überhaupt die offen schwul lebenden Männer im Knast angesehen? Das kommt auf die Haftanstalt an. Also es gibt so eine Haftanstalt, die heißt Bochum, rigide Verwaltung, hat schon immer und von früher her, ne? Ja. Da werden die Schwulen natürlich gnadenlos unterdrückt. Dann gibt es ja Haftanstalt Werl, die auch im Wandel ist, auch in Bezug auf die Strafen, ja. Dann über die Langstrafen aufweichen. Ich meine jetzt gar nicht bezogen jetzt auf die offiziellen... Nee, das möchte ich gerade auch noch zu Ende führen. Ja? In der Anstalt, wo Werl wohl ein sehr großes Toleranzverhältnis war zu diesen Leuten. Ja? Wo ich möchte nicht sagen direkt Respekt, aber irgendwie doch eine menschliche Achtung da war. Ne? Auch von Seiten der Mitinsassen? Genau, dass sie nicht unterdrückt wurden. Ne? Wie sieht denn, also neben dieser Zwangshomosexualität, sage ich jetzt mal, wie sieht der Sex denn sonst so aus im Knast? Kommt über Pornohefte, ne? Mhm. Wie kommt man an die Pornohefte dran? Auch eigentlich war das eigentlich schon immer so, dass die durchgängig, oder gibt es ja so eine Kammer, ne, wo das rübergeht, also dass sowas schon reinkam. Mhm. Weil irgendwie die Beamten haben in letzter Konsequenz, obwohl es hat auch Kinderpornos in Haftanstalten gegeben, ne? Und sowas darf es auch in Haftanstalten nicht geben. Ne? Nee, natürlich nicht. Das ist gefunden worden und das... Ja. Na und... Wie geht denn das, wie soll ich mir das praktisch vorstellen? Es gibt ja... nun nicht nur die Einzelzelle, sondern auch die Zelle, wo mehrere Jungs zusammen sind. Ne? Vier Mann, zwei Mann. Kann man da so ganz ungeniert onanieren? Wie geht das? Ja, das ist ja natürlich, gerade das ist jetzt gerade im Zeitalter jetzt der Überbelegung, ne? Mhm. Wo der Gefangene gekrümmt in seinem Bett, in so einem, da stehen vier Betten, so Doppelbettenwege auf hoher See hintereinander, ja. Wo der Gefangene gekrümmt für sich dann sein Geschäft verrichtet oder muss auf Toilette gehen. Mhm. Die Unterdrückung von Sexualität ist auch ein sehr großes Strafübel, was eigentlich zugefügt werden soll, aber was zwangsläufig Folgestrafverzug ist. Ne? Ist klar, ja. Nur gibt es ja, ich weiß nicht, überall natürlich nicht, aber in sehr offeneren Strafvollzug oder moderneren Strafvollzug auch die Möglichkeit, dass die Frauen für eine Stunde in den Knast kommen können und die Jungs sich dann einschließen können mit den Frauen in einem Zimmer. Das hast du nicht erlebt? Naja, ich weiß darum, also die Langzeitbesuchszellen, die Modellisierung des Strafvollzuges, als das ins Gespräch kam, hat die Gewerkschaft dieser Haftanstalten gesagt, ne? Gut, es gibt dieses, es wurde am Anfang an sehr hohe Bedingungen geknüpft, dass das stattfinden sollte, es ist natürlich auch ein Privileg. Ja. Der Gefangene muss auch immer mehr Privilegien darüber, oder sagen wir, er muss immer mehr dienen, dieses Privileg bumsen zu dürfen, möchte ich mal jetzt ganz krass sagen. Ne? Ja, verstehe. Also Kalorienkontrollen, es wird natürlich auch Drogen über diese Besuchszellen eingeschleust, ja. Was offen jeder weiß, ist denn in diesen Besuchszellen. Es gibt auch noch gewisse Sachen, wo Gefangene, ich möchte nicht so weit darüber reden, aber wo Besucher ausgetauscht werden, dass Sexualität stattfinden kann. Mhm. Also dass überhaupt Sexualität stattfinden kann. Lass uns nochmal über diese schwulen Kontakte reden. Du hast es selbst auch zweimal gemacht. Ja, mit diesem Mann. Mit diesem Mann. Du hast dich von dem Mann oral befriedigen lassen. Ja. Ja. Mit was für einem Gefühl hast du das gemacht? Vor allen Dingen auch, wie war das Gefühl hinterher, wenn du eigentlich überhaupt nicht schwul bist oder auch nicht mal bisexuell? Na, ich bin dem ja immer ausgewichen, ne, im Laufe der ganzen Jahre, aber wieder, dann mein Drang war so stark. Ne? Mhm. Ich bin eigentlich ein Mensch, das mag sich poetisch anhören, aber ich habe meine meine Sexualität irgendwie poetisch kanalisieren, ne? Über Gedichte, über Gedanken oder dies oder das. Ja. Aber was du jetzt gerade sagtest, ich habe die Augen geschlossen und ich habe irgendwie, ja gut, das war nicht irgendwie das. Ne? Es war Erleichterung in gewissen Grad, aber ich habe mich aber auch irgendwie direkt schon wieder dafür gehasst. Hast du währenddessen, hast du die Augen geschlossen und hast an eine Frau gedacht? Oder hast du an gar nichts gedacht und hast es einfach so geschehen lassen? Ja, ich habe es eigentlich einfach so geschehen lassen. Beim zweiten Mal habe ich versucht, eine Frau, mit der ich mal zusammen war, zu denken. Ne? Aber ist das ja noch, ich würde mal sagen, ich sage es mal ganz salopp, noch eine relativ harmlose Variante der schwulen Sexualität. Hast du es denn auch mitbekommen von Kumpels, wo es dann auch zu Analverkehr gekommen ist, obwohl derjenige gar nicht schwul war, der es getan hat? Ja, also dass Leute im Laufe der Jahre ihre Partie hatten, wie man so sagt, mit zwei Mann auf der Zelle, ne? Oder der Puppenjunge früher im Landstrafdienstvollzug in Werl. Wie nennt man das, Puppenjunge? Die Puppenjungen, ja. Ach so. Die Puppenjungen waren sind die, die sich ihren Tabak verdienen und die springen durch die Zellen und bedienen die Leute, ne? Ja. Aber diese alles mit sich machen auch. Nehmen wir mal diesen Begriff auf, die Puppenjungen, die waren doch wahrscheinlich überhaupt nicht innerhalb so der Gefangenenhierarchie angesehen, ne? Oder? Das stimmt, auch im schwulen Paradies Berge. Die standen ganz unten. Die standen ganz unten, ja. Ja. Redet man da so offen drüber oder wissen alle, dass man das macht und allen ist es peinlich? Oder macht man auch seine Scherze darüber? Ja, es kommt drauf, wer es ist. Wenn es der reiche Lude ist, der sich seinen Puppenjungen da kommen lässt für zwei Pack Tabak, ne? Und drum und dran, der steht dazu, ne? Der verkrummte, verbuckelte, der sich von anderen verkrummten Buckeligen einblasen lässt, der steht nicht dazu. Es ist auch immer wie die Hierarchie angeordnet. Mhm. Der Reiche, der da auch die fette Kohle teilweise früher hatte, ne? Es war eben so. Ne? Gibt es denn auch? Ja, bitte? Nee, ist ja weiter. Ich möchte aber auch von Vergewaltigung, es wurde auch immer wieder von Vergewaltigung geredet und es kam auch immer, wie gesagt, auf den Knast an. Ne? Mhm. Es gibt Knäste, wo mehr Sozialaktivität ist, da ist alles transparenter und da, wie im Vollzugsanstalt, Verwahrvollzug, wo alle permanent eingeschlossen sind, da ist es irgendwo anders, da bewegt sich ja nichts. Ne? Also, das gibt es auch, dass Männer vergewaltigt werden. Und das unter Zwang Sexualität stattfindet. Ja, also ich war zuletzt in der JVA Bragfede, das ist auch öffentlich geworden. Da ist ein Mann, der hat noch nicht mal einen Derbesexual, für den er soll, öffentlich gepinkelt haben, so hieß es später. Aber es war irgendwie nicht, ich will ihn mal nicht freisprechen, aber der ist auf jeden Fall, sein Haftbefehl ist gefunden worden. Und der ist übelst malträtiert worden, der ist vergewaltigt worden. Es muss alles, da gab es auch 3,5 bis 4,5, so ein irgendwie Nachschlag für die Leute, was ich auch richtig finde. Ne? Hast du denn auch Männer und Jungs kennengelernt, die so diszipliniert mit sich waren, dass die quasi die ganze Zeit ihre Sexualität unterdrückt haben und vielleicht mal ab und zu onaniert haben, aber höchstens das? Ja, ich habe es mit anderen versucht, in Askese, ne? Wenn du langstrafig bist und du entwickelst deinen Geist, also wir haben uns in Askese geübt, nur nach einer Zeit dann sprudelt es einfach aus einem raus, oder? Wie als Junge, wenn man sich seine Pulsion, wie sich das nennt, das sprudelt dann einfach aus einem raus und das ist dann keine Sexualität irgendwie, dann hat man das, ist man das losgeworden, aber man muss Sexualität haben, man muss seinen Schwanz im Leben in Hand nehmen können. Gibt es denn, mal so auf Deutsch sagen, Gibt es denn auch das Phänomen, dass ein Heterosexueller mit einem Heterosexuellen Sex macht, quasi aus der Not heraus? Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also man sieht natürlich diese Leute, die verschweigen das natürlich. Nur man kriegt irgendwie das Gehabe der Leute mit, irgendwie ist es anders. Ne? Obwohl es hier immer ist, man kann sehr schnell jemanden Unrecht zusprechen. Ja, klar. Also ich glaube auch, dass das ein großes Thema ist für Leute, die im Knast sind. Ein bedrückendes Thema auch. Und das ist auch ein Teil der Strafe. Du hast es gerade richtig ausgedrückt. Ein Teil der Strafe ist, dass man eben seine Sexualität nicht leben kann. Ja, 19 Jahre hast du hinter dir, also du bist da ein Jahr draußen. Was machst du? Was machst du, Bernd? Hast du schon einen Fuß gefasst? Ja, ich wohne im Zelt so jetzt. Ich habe keine Wohnung mehr. Ich wohne zwei Monate im Zelt, es ist warm. Ich will nicht die ganze Jammern hier. Ne? Auf jeden Fall, ich lebe und ich bin frei. Ne? Ja. Im Moment habe ich keine Partnerin. Ja. Ich hatte längere Zeit direkt, als ich rauskam, über ein Jahr eine Partnerschaft mit Barbie Glitter, so möchte ich sie mal nennen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man so lange im Knast war und so lange nach einer Frau sich gesehnt hat und kommt dann raus, da ist das Wort Paradies gar nichts, ne? Wahrscheinlich, wenn man dann eine Frau hat. Das stimmt. Ja. Überhaupt Beziehung zu haben, obwohl, wenn man auch so lange gesessen hat, ist irgendwas zurückgeblieben. Ne? Seelischer Knacks oder so, aber ich bin froh, dass ich irgendwo doch meine ich nur natürlich Sexualität leben kann. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass Schwulsein unnormal ist. Ich finde jede Sexualität normal, ne, außer sie berührt Kinder und geht das dazu, was hat frei zu sein. Ja. Aber lieber Bernd, jetzt wünsche ich dir, dass du vorankommst in deinem Leben. Dass du auch aus dem Zelt rauskommst. Ja, im Moment tut es mir noch ganz gut. Naja, und vor allen Dingen, dass du nicht wieder rein musst. Das wünsche ich mir auch, Domian. Ja, das hoffe ich sehr. Ich fand es interessant, mit dir gesprochen zu haben, Bernd. Danke für deinen Anruf und wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute. Alles klar. Auf Wiederhören. Und ich grüße alle Gefangenen. Okay. Den Haftanstalt in Deutschland. Ich schließe mich an. Tschüss. Tschüss, Bernd. Markus ist jetzt bei mir. 25 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Markus. Hallo. Über was reden wir? Über Eifersucht. Über Eifersucht? Ja. Ui. Erstmal ein Riesenkompliment wollte ich dir sagen wegen deiner Sendung. Danke. Vielen Dank. An dein Team. Dankeschön. Eifersucht. Ja. Übles Thema. Ja. Bist du eifersüchtig? Also tierisch, ja. Tierisch. Erzähl, was ist los? Also es geht um meine Freundin. Mhm. Mit der ich jetzt fast 5 Jahre zusammen bin. Lange Zeit. Ja, und da war 2,5 Jahre regulär mit ihr zusammen bin. Was? 2,5 Jahre regulär? Regulär. Verstehe also, ich war vorher mit einem anderen Mädchen zusammen. Mhm. Und auch 5 Jahre und habe mich mit ihr immer heimlich getroffen. Ach so. Also die Beziehung war 5 Jahre, aber 3 Jahre lief es parallel mit einer anderen Frau noch. Genau. Da hast du deine jetzige Freundin beschissen. Hm? Meine ehemalige. Ja. Ach so, die jetzige wusste davon. Ja, genau. So, und jetzt mit der bist du aber jetzt 2 Jahre regulär zusammen. Genau, richtig. Mhm. Warum bist du eifersüchtig? Also, die gibt mir immer wieder Gründe, also provoziert mich, indem sie mit anderen Leuten sich trifft und so hinter meinem Rücken. Und wenn wir weggehen, zusammen ausgehen, in eine Disco oder irgendwo hingehen, dann setzt sie sich immer bei anderen Leuten mit an den Tisch, die ich gar nicht kenne, die sie wohl aber von früher her kennt. Mhm. Und dann sagt sie zu mir, dass da nichts wäre und so. Mhm. Und auch abends, wenn wir zu Hause sind, also die telefoniert immer mit welchen Leuten und schreibt SMS und sowas. Mhm. Und das nervt dich und macht dich eifersüchtig? Ja, natürlich. Und sie sagt immer, dass ich keine Gründe habe dafür. Glaubst du ihr das? Nee, das glaube ich ja gerade nicht. Du glaubst also, dass da irgendetwas läuft? Ja. Ja. Wie lange gibt es da schon dieses Spielchen, dass sie so Sachen macht und du nervös wirst und schimpfst? Ja, das ist ja seit den letzten 3 Monaten ungefähr. Ach so. In den letzten 3 Monaten. Ist da irgendwas vorgefallen? Habt ihr Streit gehabt oder gab's? Ja, wir streiten uns seitdem nur. Ja, aber ist damals, vor 3 Monaten, was vorgefallen? Dass ihr euch damals gestritten habt und seitdem ist es so schlimm? Ja, wo wir einmal weggegangen sind. Mhm. Zusammen. Mhm. Und dann saßen wir in Eurocafé, heißt das hier, in Neuenrade, wo ich wohne. Ja. Und saßen wir dann zusammen, dann bin ich auf Toilette gegangen. Da waren 2 Leute, die haben die ganze Zeit immer rüber geguckt. Jungs? Ja. Ja. Und ich habe sie gefragt, ob sie die Leute kennt. Mhm. Und sie sagt, nein, die kennt sie nicht. Mhm. Ja, und daraufhin bin ich dann auf Toilette gegangen und dann bin ich in die Toilette rein, habe die Tür ein Stück aufgemacht und habe ein bisschen so geguckt von der Tür aus. Mhm. Und dann habe ich gesehen, wie die zu den Leuten rübergegangen hat, sich mit denen unterhalten. Mhm. Da wollte ich erst rausgehen und sie darauf ansprechen, was sie da macht. Aber ich mir gedacht, warte ich erst mal. Ja. Dann hat sie so einen Zettel wohl irgendwas aufgeschrieben, wo die Handynummer von ihr. Aha. Und daraufhin bin ich so nach 1 Minute von der Toilette rausgegangen. Und habe sie dann darauf angesprochen, weil da habe ich sie gefragt, was sie da gerade gemacht hat. Sie sagte, sie wäre da nicht am Tisch gewesen. Ich sage, ich habe dich doch gesehen, ich habe dich von der Tür die ganze Zeit beobachtet. Mhm. Und sie sagte, nein, da musst du dich verguckt haben, hier und da. Ich sage, nein, ich habe das gesehen. Dann bin ich zu den Jungs rübergegangen, habe sie gefragt, ob die irgendwas von dir gekriegt haben. Die sagten, nein, die kennen die gar nicht. Ja, und dann waren 2 Kollegen noch von mir da, also René und Benny heißen die. Ja. Und die haben mir das dann auch gesagt, dass die da rübergegangen ist. Das ist ja eine kuriose Geschichte. Ja, das ist blöd. Das ist ja kurios. Also gerade im ersten Moment, als du mir erzählt hast, habe ich gedacht, dass du ein bisschen hysterisch bist und es übertreibst. Ich? Ja, habe ich gedacht, gerade am Anfang. Ja. Aber diese Geschichte ist dann nur wirklich ein bisschen arg mysteriös, wenn du es in eigenen Augen gesehen hast und sie streitet es ab. Warum? Ja. Was steckt dahinter? Warum streitet sie das ab? Das war eigentlich immer eine harmonische Beziehung gewesen. Ich wollte gerade fragen, seit 3 Monaten läuft das so. Ja. Vorher, die Monate und Jahre davor, warst du da auch eifersüchtig? Gab es da auch Anlässe? Nein. Oder ist es immer gut gelaufen? Das ist immer gut gelaufen. Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Im Grunde genommen bist du einfach im Moment misstrauisch. Genau. Weil da seltsame Dinge passieren, die du nicht richtig verstehst und nicht einordnen kannst. Genau. Verstehe ich das so richtig? Genau so. Das heißt, du hättest gar nichts dagegen, wenn sie mal mit einem Jungen redet, wenn du weißt, wer das ist und warum und so weiter. Ja, na klar. Wir sind ja auch mit vielen Freunden immer unterwegs. Mhm. sie geht doch mal alleine mit denen weg, wenn ich keine Zeit habe. Mhm. Denen vertraue ich ja dann auch. Also wir halten nochmal fest, diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, als du auf der Toilette warst. Ja. Du hast es beobachtet, dass sie zu denen hingegangen ist und die haben da irgendwelche Sachen ausgetauscht. Genau. Und Kumpels von dir haben das auch gesehen. Ja. Ja, das wäre ein Hammer. Das wäre wirklich ein Hammer. Auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn sie Nachtschicht hatte. Mhm. Das ist mir dann besonders, das war vor 2 Wochen ungefähr. Sie ist zur Nachtschicht gegangen. Mhm. Und abends dann so gegen drei, vier Uhr, dann bin ich aufgestanden, weil ich auch zur Arbeit musste. Ja. Da habe ich sie angerufen, habe ich ihr gesagt, dass sie, ich hatte Papiere auf dem Tisch liegen, die musste sie zur Post bringen. Mhm. Dass sie das bitte nicht vergisst wegzubringen. Mhm. So, und dann, morgen bin ich dann zur Arbeit hingegangen, nach der Arbeit. So bin ich um 14 Uhr von der Arbeit wiedergekommen. Ja. Da muss sie anscheinend gar nicht zu Hause gewesen sein, weil das Bett von ihrer Seite, das Bett war noch gemacht, der Brief lag noch alles auf dem Tisch. Ja. Da habe ich sie gefragt, dann. Ja. Bitte? Ja, ist ja weiter. Hm? Also, ja, dann hatte ich sie gefragt, warum sie meinen Brief da nicht weggebracht hat, hier zur Post und dies und das. Und sagte, was für ein Brief denn? Ich sagte, warst du noch gar nicht zu Hause? Sagte sie, doch, ich war zu Hause. Hm. So, und dann sagte mir ein Freund von mir, der da auch arbeitet. Mhm. Und der hat mir gesagt, wo ist denn deine Freundin gewesen? Das war mittags, als ich selber dann zur Stadt gegangen bin. Ich sag, wieso? Ist sie nicht auf Arbeit gewesen? Nee, die ist nicht gekommen die Nacht. Also zur Nachtschicht. Die ist gar nicht gekommen. Also, alle Indizien sprechen dafür, dass da irgendwie... dass die junge Dame Dreck am Stecken hat, ne? Richtig. Das hört sich so wirklich an. Und dann finde ich auch deine Reaktion berechtigt. Wenn ich das erleben würde, was du erlebt hast, wenn es denn so stimmt, wäre ich auch irritiert, wäre ich auch sauer und wäre ich ein bisschen sehr, sehr aufmerksam. Ja, aber was soll ich da jetzt machen? Ja, was sollst du machen? Also es kann durchaus sein, dass die einen Typ hat, ne? Einen neuen Typ. Ja, das denke ich auch. Ja. Das habe ich jetzt gerade. Ihr wohnt ja nicht zusammen, ne? Doch, wir wohnen zusammen. Ihr wohnt zusammen, das habe ich gerade nicht richtig verstanden mit dir. Ja, seit einem halben Jahr jetzt wohnen wir zusammen. Ich glaube, es bleibt dir gar nichts anderes übrig, als sie nochmal wirklich ihr ins Gewissen zu reden und ihr nochmal diese Sachen einfach vor Augen zu halten, das, was du beobachtet hast zum Beispiel, und dass du einfach irritiert bist. Das muss sie ernst nehmen, dass du einfach durcheinander bist. Ja, ich habe ja auch schon gesagt, wenn sie kein Interesse mehr an mir hat oder sonst, dann soll sie lieber, bevor sie fremd geht oder irgendwas macht, Schluss machen. Ja, finde ich zum Beispiel auch nicht. Sie sagt, nein, da ist nichts und ich soll nicht auch andere hören und dass sie mich liebt und das alles. Ja, aber es ist ja nun doch ganz offensichtlich, dass seit 3 Monaten bei euch was ganz anderes, ein ganz anderer Film läuft als vorher. Ne? Mhm. So, das musst du ihr nochmal so klar machen. Und auf der anderen Seite würde ich an der Stelle auch wirklich mit Argusaugen sie weiter beobachten. Das ist zwar eine blöde Situation im Moment, aber es geht offensichtlich nicht anders, weil sie sagt ja irgendwie nicht die Wahrheit. Hm. So, um die junge Dame vielleicht auf frischer Tat irgendwie zu ertappen. Und wenn man zusammen lebt und zusammen wohnt in einer Wohnung, kann man ja noch den anderen noch besser beobachten. Aber wenn ich ja morgens arbeiten bin, denke ich ja, spiele ich auch mit den Gedanken, soll ich mal blau machen, um zu gucken, vielleicht bringt sie ja morgens jemand mit nach Hause. Ja, mach was. Also, ich verstehe, dass du alarmiert bist, wäre ich an deiner Stelle auch. Rede nochmal mit ihr, aber wenn das nichts nutzt, dann beobachte sie schärfer denn je und zieh dann deine Konsequenzen aus dem, was du da entdeckst. Mehr weiß ich nicht, Markus. Also am besten dann trennen von ihr. Ja, also... Wenn die dich so gezielt betrügt und hintergeht, was der Fall sein könnte, nach dem, was du da geschildert hast. Ja, klar. Okay. Aber du musst es erstmal rauskriegen, du musst ja erst Beweise haben. Ja, das ist richtig. Aber wenn die Freunde von mir das ja auch gesehen haben, weil die sind ja auch so ein bisschen ähnlich. Also das sind aber du hast es doch mit deinen eigenen Augen gesehen, das wäre ja für mich schon Beweis genug. Ja, das ist richtig, ja. Da hätte ich mal am liebsten direkt rausstürmen sollen, glaube ich. Also, Augen auf. Scharf hingucken und dann wirklich entsprechend handeln. Okay. Alles Gute. Alles Gute für dich auch. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. 1.33 Uhr. Wir machen eine kleine Pause. Und 33 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das ist WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute eine freie Themennacht. Freie Themennacht heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne reden wollt, egal über was. Wenn ihr gerne mit mir euch unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema Sexkonflikte. Und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr in irgendeinem Sexkonflikt oder in einem Sexproblem steckt. Und wenn ihr Lust habt, mit mir darüber zu reden, das zu beraten mit mir, dann ruft morgen an. Ihr könnt auch morgen wieder wie immer schon ab 0 Uhr anrufen unter dieser hier besagten Nummer. Da sind die Leitungen geschaltet und um 1 morgen geht's los hier im Radio West Live und im WDR Fernsehen. Heute Nacht aber freie Nacht und ich hoffe, dass die beiden, die jetzt dran sind, keine Sexprobleme haben. Oder wer weiß. Ich begrüße herzlich Sven, 23 Jahre und da ist auch noch eine Steffi, glaube ich, im Hintergrund, die ist 19 Jahre. Hallo. Hallo. Erstmal Sven. Ja, genau. Sven, grüße dich. Um was geht's denn bei euch? Bei dir oder bei euch? Ja, unser Thema ist, wir waren heute Abend zusammen in so einem Pärchenclub. Mhm. Zum ersten Mal in eurem Leben? Ja, klar. Ja. So alt sind wir ja auch noch nicht. Ja, eben. Ich wundere. Also, ihr seid ein Pärchen? Ja. Ja, wie lange schon? Seit 2,5 Monaten. Ach, so frisch? Ja. Und dann schon gleich in einen Pärchenclub? Ja. Ist es bei euch so langweilig im Bett, dass ihr schon andere braucht? Nein, Quatsch. Wir sind da ja nicht hingegangen, weil wir da irgendwie mit anderen Leuten was machen wollten. Einfach, weil ich schon immer so das ganz interessant fand von den Räumlichkeiten her und mal halt mal hier ein bisschen gucken und mal beguckt werden vielleicht und so. Ja. Fand ich ganz interessant. Also ihr habt nur gespannt heute Abend? Nee, wir haben es auch selber gemacht da, aber nur wir beide miteinander, also nicht mit anderen Leuten. Ach so. Haben denn andere Leute zugeguckt? Ja, klar, das bleibt ja nicht aus. Ja. Ich weiß nicht, wann und hier so ein Ding. Solltest du vielleicht mal tun. Ja, vielleicht. Aber man kann sicher auch, man könnte sicher auch in so ein Separé zurückziehen. Aber ja, gibt es auch. Also da war auch ein Zimmer, wo man hätte die Tür zumachen können, mhm, wenn man das jetzt nicht gewollt hätte, weil das hatten wir auch vorher so besprochen gehabt, mhm, weil wir da auch beide schon noch ein bisschen Angst hatten. Und dann haben wir halt gesagt, wenn es nicht gehen sollte, dann entweder ziehen wir uns halt irgendwo zurück, wenn es sowas gibt. Und ansonsten werden wir dann auch wieder gefahren. Nur wie hat es dir denn jetzt gefallen? Du hast Sex mit deiner Freundin in einem Pärchenclub gehabt und da haben auch andere Leute zugeguckt. Wie fandest du es? Also wir sind beide eigentlich davon ziemlich begeistert. Ziemlich begeistert. Ja, also wir werden jetzt nicht, mit Sicherheit nicht, was ich jetzt alle einmal die Woche oder so hinfahren, aber wir haben uns, also soll schon was Besonderes sein, aber wir haben uns so gedacht, ab und zu mal ist das schon recht interessant. Sven, jetzt reicht mir doch mal bitte eben die Steffi, wir reden gleich weiter, dann soll Steffi mir mal sagen, wie es ihr gefallen hat. Ja. Mhm. Hallo. Hallo Steffi, was höre ich denn da von euch? Ja, eine ganze Menge Schweinerei. Aber hallo, eine junge, zarte Liebe von 2 Monaten und gleich in diesen Sündenpfuhl eines Pärchenclubs. Ja gut, aber irgendwie muss man ja die Liebe frisch halten, ne? Naja, gut, aber manche machen das nach 20 Jahren Beziehung oder so. Aber egal, ich will es gar nicht bewerten. Wenn ihr da Spaß dran habt, finde ich das völlig in Ordnung. Sag mal von deiner Warte aus, wie du es empfunden hast. Das war geil, das war einfach ein geiles Gefühl. So in so einen Raum zu gehen und dann guckt dir da wer zu und oder man guckt denen halt zu. Mhm. Was hast du denn genau gesehen, was so andere Leute gemacht haben? Na alles, die haben da auf Deutsch gesagt. Wir wollen sie gehabt. Ja, auf Deutsch gesagt, genau. Und ja, da waren auch alle Männer, die waren alleine, naja, und die haben sich dann auf Deutsch eingeschrubbt. Mhm. Ja. Und ja, also es war alles von oben bis unten, die haben da Partnertausch gemacht, wie die das wollten. Mhm. Nun könnte ich mir vorstellen, wenn ihr beiden jungen Leute da zugange wart, dass Sven hat es ja gerade schon erzählt, dass da auch andere euch zugeguckt haben und wahrscheinlich auch einzelne Männer, die, wir wollen nicht den Begriff benutzen, den du gerade genannt hast, aber die sich dann auch selbst befriedigen, während ihr zur Sache kamt. Das war dir nicht unangenehm? Oder nee, eklig irgendwie? Nee, das erste Mal habe ich so wirklich Angst davor gehabt. Wir sind extra in den Raum gegangen, wo wir abschließen konnten. Mhm. Aber hinterher, ich weiß nicht, ich war da irgendwie total in Trance und das war auch mir, in dem Moment war mir das total egal, mhm, weil ich habe da andere Sachen im Kopf gehabt, als war's, zu gucken, ob mir da irgendwelche Männer zugucken. War es dir vielleicht nicht nur total egal, sondern es hat dich vielleicht sogar angemacht, dass da Leute zugeguckt haben, dass das so ein Thrill auch war? Dass man nee, so würde ich das nicht sagen, weil ob ich jetzt nun zu Hause Sex habe oder im Pärchenclub oder irgendwo draußen im Freien, mhm, ich schalte dann irgendwann ab. Mhm. Ich kriege dann irgendwann gar nichts mehr mit und ist mir dann auch egal und mhm. Da war ja auch einer, der kam dann an und der hat dann Sven so ein bisschen ans Bein gepackt und mhm, da hat er dann gleich gesagt, so von wegen, nee und ne, wollen wir mhm nur alleine und. Mhm. Aber das ist ja schon ein bisschen seltsam. Dann könnte man ja sagen, okay, wozu geht ihr da hin? Wegen den Räumlichkeiten sind wir da hingegangen. Wir wollten einfach mal was anderes. Nicht so ein Blümchen Sex im Bett und. Ach so. Aber ich glaube, ich unterstelle euch ja schon, dass euch das auch ein bisschen Spaß macht, angeguckt zu werden. Dass einem das schon ein bisschen heiß macht. Ja gut, Sven schon, aber... Und die ganze Atmosphäre ist ja auch irgendwie erotisch, ne, in so einem Club. Ja, das war wie so eine kleine Familie. Das war so richtig familiär und die Leute, die waren auch ganz gut drauf. So, jetzt wart ihr einmal da und das war ein gutes Erlebnis. Ja. Sven hat gerade ja schon gesagt, das könnte sich durchaus wiederholen demnächst mal. Ja. Könnte es denn dann viel eventuell auch passieren, spinnen wir das mal in den größten, weiten Träumen weiter, dass da vielleicht doch auch andere Leute mitmachen könnten, dass ihr in so eine Gruppensex-Geschichte reinkommt? Nee, ich habe früher schon mal was mit meiner ehemaligen besten Freundin gehabt und ich habe auch schon mit Sven was mit einem anderen Mann gehabt. Das ist nicht mein Ding. Könnte ich nicht. Ach so. Ich mache das lieber mit ihm ganz alleine und genieße das so, wie das ist. Ja, also für dich ist es auch klar, der nächste Besuch kommt bestimmt. Der kommt bestimmt. Der kommt bestimmt. Ja, ist doch eine gute Erfahrung, ne? Ja, also ich würde das jedem weiterempfehlen, ne? Gut. Jetzt gibst du mir den Sven bitte nochmal, Steffi. Gut, mache ich. Alles Gute dir. Tschüss. Hallo? Ja, Sven, alles in Butter, ne? Ja, doch. Alles im grünen Bereich. Auf jeden Fall. Also war echt eine tolle Erfahrung. Würdest du denn gerne, also Steffi hat ja gerade gesagt, nee, also Gruppensex möchte ich nicht. Würdest du denn gerne, wenn sie sagen würde, ja? Nee, würde ich auch nicht, weil sie hat ja erzählt, sie hatten das ja mal gemacht, auch aus einer Schnapsidee raus mit einem zweiten Mann, weil sie das gerne mal probieren wollte. Und ich habe dann gesagt, okay, gucken wir mal, ob es funktioniert oder nicht. Und das hat halt nicht so funktioniert. Und mit einer zweiten Frau, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre mir das ganz schön stressig. Wäre dir zu stressig? Ja, doch. Oder gar vielleicht noch mit zwei oder mit drei anderen Frauen. Ja, nee, das... Wäre es natürlich noch ein bisschen schwieriger. Ja, das ist, also mir reicht das voll und ganz. Ich denke, wir haben unseren Spaß auch so. Und das war halt einfach nur mal so wegen der Atmosphäre, ne? Das mal mitzukriegen. Ja. Wir wollten das einfach mal ausprobieren, weil wir reden halt auch ziemlich viel so über alles. Könnte mir auch vorstellen, dass man als Mann, sprich du, auch vorher ganz gut in Stimmung gekommen bist, wenn du so die anderen Pärchen gesehen hast, wie die das miteinander getrieben haben. Ja. Und die ganze Stimmung ist schwere Erotik überall, ne? Dass man da ganz gut in Fahrt kommt. Nee, das auf jeden Fall. Das war ja auch so der Grund im Prinzip. Was kostet das Eintritt? Wir haben jetzt bezahlt zusammen 30 Euro und da sind dann halt alle Getränke und ein Buffet ist mit dabei. Ein Buffet auch? Im Prinzip. Also man kann sich gut satt essen? Ja. War das ordentlich, das Buffet? Ja gut, das hätte vielleicht ein bisschen besser sein können, aber allein durch die Getränke, sag ich mal, wenn ich abends mich irgendwo in eine Kneipe setze, weil man, da sind 30 Euro aber auch ganz schnell weg. Absolut, absolut. Also, wenn man jetzt und ihr konntet dann so lange bleiben, wie ihr wollt? Ja, in einer Woche machen die um 1 Uhr machen die dann auch zu, also von 20 Uhr bis 1 Uhr. Gut, aber in der Zeit kann man da bleiben. Ja, genau, da kann man dann sich frei bewegen, wie man lustig ist. Man isst, man trinkt, man hat Sex, was immer mehr. Ja. Wie im alten Rom. Ja, eine super Sache. Also viel Spaß beim nächsten Besuch sein. Ja, werden wir haben. Alles Gute. Okay. Tschüss. Danke, tschüss. Sascha ist bei mir, 28 Jahre alt, guten Morgen. Morgen. Hallo Sascha. Hallo. Um was geht's? Ich hatte gestern auch deine Sendung mitverfolgt im Radio. Ja. Und da hatte jemand angerufen, weil er angeblich bei dir ein Buch gelesen hat, dass du beschnitten wärst. Was nicht stimmt, ne? Wir wollen das klar nochmal feststellen. Du hattest dich da vehement gegen gewehrt. Vehement, ja. Und dass du wohl auch nicht so, meine ich halt die Erinnerung, dass du da nicht so mit einverstanden gewesen wärst. Oder irgendwo gegen die Beschneidung wärst. Ja, so ist es, ja. Oh, dem muss ich leider... Ein Mann, also, ein Wort. Ja, meiner Meinung nach finde ich es ganz okay, weil ich habe es letztes Jahr machen lassen. Aha. Aus sexuellen Gründen, weil ich Probleme hatte, weil ich zu schnell gekommen bin. Aha. Und muss sagen, das hat sich eigentlich da doch sehr gebessert. Also ich meine, das ist natürlich schon ein Grund, den man ernst nehmen muss. Das ist interessant, das habe ich auch nie gehört, dass jemand dann deshalb sich wirklich beschneiden lässt, weil er zu schnell kommt. Ist in der Tat besser geworden? Bitte? Es ist in der Tat besser geworden. Es ist besser geworden. Ja. Auf jeden Fall. Wie war denn so die erste Zeit für dich ohne das Häutchen? Die ersten Monate, wenn man das gewöhnt ist und letztendlich damit umzugehen weiß und das ist plötzlich weg. Wie war es für dich? Ja, es war irgendwo ungewohnt, weil, weiß ich nicht, schrubbelte da überall irgendwo in der Unterhose rum. Ich muss sagen, ich trage eigentlich nur Boxershorts und schrubbelte da immer irgendwie rum. Und man war halt doch sehr erregt, so die erste Zeit. Aber es stumpft dann nach einer gewissen Zeit ab wahrscheinlich. Ne? Richtig, richtig. Und das ist auch der Grund, weil das da alles sehr empfindlich ist durch diese Vorhaut. das halt immer geschützt ist und alles, und das ist jetzt halt nicht mehr, und das ist halt nicht mehr ganz so empfindlich. Beschreib uns doch mal den Vorgang. Also wird ambulant gemacht, ne? Soweit ich. Es wird ambulant gemacht, ja. Es wird alles rundherum betäubt. Und dann wird das Pitsch abgeschnitten. Richtig, das wird dann vorne gezogen, wird dann abgeschnitten, mit dem Skalpell, also nicht mit der Schere, wie sie das manche so vorstellen, oder mit der Rasierklinge so, sondern schön fein säuberlich mit dem Skalpell. Klar, natürlich. Bei einem Urologen oder beim Chirurgen macht man das. Richtig, richtig. Und ja gut, die ganzen Sehnen, beziehungsweise diese Nervenenden, was da alles drin ist, die Arterien oder Sehnen oder Adern halt, die werden alle verödet. Also es wird nicht vernäht, ne? Sondern es wird verödet. Doch, es wird vernäht. Es wird auch vernäht. Wird auch vernäht mit einem selbstauflösenden Faden. Ja, also es wird rundherum eine Naht gelegt? Nee, nicht eine Naht. Die wird punktweise so einen Knoten gemacht, also einmal durchgeschlossen, verknotet, und ein Stück weiter wieder verknotet. So. Und dieser Faden löst sich halt mit der Zeit selber auf. Nun hat ja jeder Mann in der Nacht natürlicherweise Erektionen. Ich stelle mir vor, dass wenn da gerade dran geschnitten worden ist, dass das tierisch wehtut, man nachts dann aufwacht und hat eine Erektion. Es ging. Ich hatte es mir in der Anfangszeit auch schlimmer vorgestellt, aber es ist aushaltbar. Wie lange hat es denn gedauert, bis zumindest keine körperlichen Schmerzen mehr zu spüren waren? 3 Wochen. 3 Wochen. Wie lange hat es gedauert, bis du deinen ersten, sagen wir, bis du dich zum ersten Mal selbst befriedigt hast? Ich muss dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung. Gut, also bis du deinen ersten Sex hattest, fragen wir es so. 4 Wochen, 4 oder 5 Wochen. Mhm. Wobei das ja wahrscheinlich dann ein großes Erlebnis ist, ne? Das zum ersten Mal dann auszuprobieren, wie empfinde ich das jetzt? Wie funktioniert das? Ja, wobei ich sagen muss, dass ich dann nach dieser Operation beim ersten Mal doch sehr enttäuscht war, weil es halt keine Verbesserung war. Mhm. Das stellt sich auch erst mit der Zeit ein. Mhm. Und das ist jetzt, sage ich mal, gute 1,5 Jahre her. Mhm. Ja, letztes Jahr im Februar war das. Ja, weil das eben im Laufe der Zeit alles ein bisschen abstumpft. Ne? Richtig. Ist denn der Orgasmus für dich genau so, wie er vorher war? Oder ist er irgendwie anders? Nein, der Orgasmus ist gleich geblieben. Mhm. Nur halt die Ausdauer, die Länge, sage ich mal, bis zum Orgasmus, die hat sich verlängert. Ja. Also ich muss sagen, vorher war, sage ich mal so, 1, 2, 3 Mal rein, raus, und dann war es vorbei. Ja. Und jetzt, sage ich mal, ist es schon doch länger geworden. Also für dich, von deiner Seite aus, ist das ein ganz klarer Tipp an die Männer, die mit dem Problem zu kämpfen haben, dass sie zu früh kommen. Richtig. Und nicht beschnitten sind, zu sagen, lasst euch beschneiden, Jungs. Ja. So, darüber müssen wir jetzt auch reden. Thema Selbstbefriedigung. Das ist dann alles doch ein bisschen schwieriger, wenn man beschnitten ist. Wie hast du dich da umgestellt? Nachdem ich mich dann von meiner Ex-Freundin getrennt hatte, war ich ja eine Zeit lang Single und es geht eigentlich, wenn man irgendwie ein bisschen Öl hat oder so, geht das. Also es geht dann mit Hilfsmitteln, mit Öl, Creme oder irgendwas. Richtig. Ja. Also Resümee deinerseits, du bereust es auf keinen Fall. Keinen Fall. Und du sehnst nicht die Zeiten zurück, wo noch alles dran war? Nee, auf keinen Fall. Meine Verlobte ist auch sehr begeistert. Ja. Also die hat auch so die Steigerung mitgekriegt. Wir sind jetzt über ein Jahr zusammen. Ja. Und die hat die Steigerung also auch mitgekriegt und sagte, sie ist doch begeistert. Mhm. Also, ich kann das gut verstehen, wenn man diesen Hintergrund hat, den du hattest. Wahrscheinlich hättest du es sonst auch nicht machen lassen, ne? Wenn du das Problem nicht gehabt hättest. Ich denke nicht. Ja. Und für die, die dieses Problem nicht haben, stellt sich dann eigentlich die Frage ja auch nicht so. Mhm. Sascha, ja. Ich danke dir für die Meldung, für die Rückmeldung. Das hatte. Ja, bitte. Ein Gruß loswerden. Ja, okay. Weil meine Verlobte, die sitzt nämlich jetzt zu Hause vorm Fernseher und die möchte ich ganz herzlich grüßen. Wie heißt sie? Yvonne. Die Yvonne. Die Yvonne Mantik, genau. Die Yvonne, die auch so zufrieden ist jetzt mit dem Zustand deines kleinen Freundes. Richtig. Ne? Sascha, alles Gute. Jo. Viel Spaß beim Sex. Ja, hab ich. Und schönen Grüße nochmal an Yvonne. Mache ich. Wiederhören. Tschüss. Jo, tschüss. Nee, so spricht man es nicht aus, sondern Stella, guten Morgen. Hallo. 22 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo. Um was geht's, Stella? Mein Freund hat mich betrogen. Oh. Wie lange seid ihr zusammen? 11 Monate. 11 Monate. Und wann ist das passiert? Das ist ungefähr 10 Tage her, also 1,5 Wochen. Ja. Was ist genau passiert? Ja, er hat sich mit einer Bekannten von uns beiden getroffen, die mit uns beiden bekannt ist. Mhm. tatsächlich, wie er behauptet, von ihr irgendwie rumkriegen lassen. Der arme Mann, der willenlose Mann. Ja, völlig willenlos. Hat sich von ihr rumkriegen lassen. Ja. Was piepst da im Hintergrund? Hast du da ein Tier? Ja, das ist meine Katze. Ach so, gut, haben wir das auch geklärt. Wie hast du es denn überhaupt rausgekriegt? Ja, durch einen ganz blöden Zufall. Und zwar ist dieser Mensch relativ ordentlich. Mhm. Und ja, ich habe irgendwie gesehen, dass ein Kissen nicht da lag, wo es liegen sollte. Mhm. Also er hat Sofakissen und Kissen, die auf dem Stuhl liegen. Mhm. Und ein Kissen, das eigentlich aufs Sofa gehört, lag plötzlich auf dem Stuhl. Hui! Also ich musste da nicht irgendwie groß spionieren, was auch irgendwie gar nicht meine Art gewesen wäre, sondern es ist mehr quasi... Moment, das verstehe ich nicht. Wenn ein Kissen nicht da liegt, wo es liegen sollte, daraus würde ich nämlich schließen, dass mein Freund fremdgegangen ist. Nein, aber wenn ich weiß, dass mein Freund normalerweise, wenn er alleine zu Hause ist, auf dem Sofa liegt und dann die Sofakissen auch auf dem Sofa liegen lässt, dann verwundert mich das, wenn so ein Sofakissen plötzlich auf dem Stuhl liegt, was auf der anderen Seite vom Tisch ist. Und also das war nicht alles. Ich habe daraufhin dann irgendwie gefragt und dann hat er irgendwie nicht richtig geantwortet, hat irgendwie irgendwelche Ausflüchte parat gehabt. Und ich bin dann auch nicht weiter darauf eingegangen. Das ist ja schon wieder schnell. Er konnte nicht erklären, warum das Sofakissen nur da lag und nicht auf dem Sofa. Nee, das kann er auch bis heute nicht. Irgendwie mittlerweile ist er so ein bisschen ehrlicher geworden, aber bis heute kann er nicht erklären, warum dieses Kissen da lag. Und ja, und ich habe dann irgendwie halt nicht weiter irgendwie, bin dann nicht weiter darauf eingegangen, habe irgendwie gedacht, na gut, wer weiß, vielleicht hat er irgendwie gestaubsaugt oder was weiß ich, vielleicht hat er irgendwelche Gründe, dass dieses Kissen den Platz gewechselt hat. Ja, und dann hat er noch so eine weitere Ordnung, er hat irgendwie auf seinem Balkon einen Blumentopf stehen, wo er leere Zigaretten, also wo er gerauchte Zigarettenkippen drin sammelt. Mhm. Und er dreht selber Zigaretten. Mhm. Ich rauche eine Zigarettenmarke und eine Frau, die ich irgendwie halt direkt irgendwie, wo ich halt irgendwie direkt gedacht habe, dass sie das sein wird, die raucht halt die gleiche Marke wie ich, nur als leichte Zigaretten. Mhm. Und starke und leichte Zigaretten unterscheiden sich durch so einen ganz kleinen, feinen Goldrand. Du bist aber ich detektivisch, ne? Nee, gar nicht. Wirklich. Ich habe einfach nur am nächsten Morgen den Aschenbecher leer gemacht und habe den da reingeschüttet und habe gesehen, dass oben drauf nicht nur selbstgedreht lagen, sondern dass da Filterzigaretten lagen. Und ich weiß nicht warum, aber dieser goldene Ring, der hat einfach meinen Blick gefasst. Ich verstehe. Also Indizien waren der goldene Rand an der Zigaretten, Zigarettenstummel und das falsch liegende Kissen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat es dann zugegeben, oder was? Ich habe ihm den ganzen Tag irgendwie die Chance gegeben, das noch von selber zu sagen, weil... ich eigentlich irgendwie das halt irgendwie doch netter finde, wenn man das irgendwie gesagt kriegt, als wenn man das irgendwie selber rausfindet und jemanden sagen muss, du hast mich mit der und der betrogen. Das finde ich irgendwie für ihn selber ziemlich deprimierend. Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr arme Ausrede zu sagen, die hat mich verführt. Ja. Wie alt ist er? Etwas älter als ich. Du bist 22, ich schätze, dann ist er 23. Ja, oder so. Noch ein bisschen mehr. Oder noch ein bisschen mehr. Hat dich das nicht wütend gemacht, denn da gehören doch nur wirklich zwei Leute zu. Doch, total. Ja. Im ersten Moment habe dann einfach irgendwie gedacht, ich will jetzt hier nicht irgendwie mich niveaulos und blöd streiten und bin dann in dem Moment erstmal einfach nach Hause gefahren. Wie ist der Stand der, das war jetzt vor 10 Tagen, sagst du ungefähr, wie ist der Stand der Dinge? Habt ihr inzwischen nochmal miteinander geredet oder gestritten oder ist Sendepause? Nee, wir haben uns am Tag danach immer telefoniert und da habe ich ihm irgendwie eigentlich klar zu verstehen gegeben, dass wenn er sich irgendwie bemüht und wenn er das wirklich will, dass ich irgendwie die Beziehung nicht automatisch deswegen sofort als beendet ansehe und chancenlos und habe ihm eigentlich irgendwie mehr oder weniger noch eine Chance gegeben. Mhm. Und wie hat er darauf reagiert? Ja, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht? Es kam irgendwie halt, also doch mittlerweile schon, aber es hat irgendwie eine Woche gedauert, bis er dann angerufen hat und sich auch irgendwie überhaupt nicht zurechtgelegt hat, sondern halt einfach angerufen hat. Also, aber ich hätte in der Woche halt, ich hätte irgendwie so viele Sachen, die ich irgendwie erwartet hätte. Du weißt, was ja, wir halten fest, er hat sich nicht entschuldigt. Ja, irgendwann dann schon. Also er hat sich aber mehr dafür entschuldigt, dass er mir wehgetan hat. Er hat sich nicht für das entschuldigt, was er wirklich getan hat. Und er hat keine klare Aussage getroffen, dass er sagt, das kommt nicht wieder vor. Nein. Ja, das ist natürlich mies. Ja, also ich finde deine Haltung gut, wenn du sagst, okay, ich will die Beziehung deshalb nicht gefährden. Wenn du klar Schiff machst und ein Votum abgibst für unsere Beziehung, ne, so habe ich dich gerade verstanden, dann schwamm drüber. Ja. Mehr oder weniger, ne? Mehr oder weniger. Ja, also finde ich okay. Es hätte bestimmt Zeit gedauert, bis ich irgendwie wieder in seiner Wohnung hätte übernachten können, irgendwie in dem Bett, wo das passiert ist und so. Es hätte bestimmt Zeit gebraucht. Aber so wie er reagiert, reagiert er ja irgendwie halbherzig. Eigentlich eher gar nicht. Oder gar nicht, dass er sich so ein Türchen immer noch offen lässt. Ja. 11 Monate zusammen seid ihr, sagst du? Ja. Hast du den Eindruck gehabt bisher, dass er dich liebt, dass er schon sehr viel von dir möchte und dass du ihm viel bedeutest? Ja, auf irgendeine Art und Weise auf jeden Fall, aber... Mhm. Aber ja. jetzt ist es angeknackst. Völlig. Kann ich verstehen. Kann ich völlig verstehen. Wäre ich an der Stelle auch ziemlich sickig. Ich meine, du hast ihm ja quasi die Hand gereicht, ne? Indem du gesagt hast, okay, komm, wir reden drüber, aber dafür musst du mir auch was geben. Ja. Und wie denkst du für dich jetzt, wie es weitergehen soll? Das weiß ich im Moment irgendwie überhaupt nicht. Ich finde, dass du das Recht hast, dieses nochmal so zu thematisieren und zu sagen, pass auf, Junge, ich biete dir an, dass wir einen Strich drunter ziehen. Dafür musst du aber auch mir klar sagen, dass du das nicht mehr machen wirst und dass es dir wirklich von Herzen leid tut und dass du mich liebst. Und wenn du das nicht alles, die drei Sachen nicht sagen kannst, dann ist unsere Beziehung mehr als gefährdet. Ja. Ich finde, dass du da so rangehen kannst. Also zurzeit ist es auch so, dass wir, also unser Status, wenn man das so sagen möchte, das ist im Moment halt so, dass wir halt getrennt sind. Mhm. Und ich weiß auch, dass er sich danach irgendwie nochmal mit der Frau getroffen hat. Und ich habe ihn heute Abend getroffen, weil ich ihn einfach irgendwie, wir haben uns halt einfach getroffen. Mhm. Und er hat mir auch gesagt, dass die Frau ihn wohl irgendwie mehr oder weniger schon langweilt und dass das irgendwie schon vorbei ist. Aber ach so, jetzt darfst du wiederkommen vielleicht. Ja, vielleicht. Mhm. Ne, Stella, das darfst du nicht mit dir machen lassen. Nein, auf keinen Fall. Ich finde, dass du auch bald das Gespräch suchen solltest und das nicht irgendwie so verplätschern lassen solltest. Und dann kommt er irgendwann wieder an und... Also findest du überhaupt, dass er noch eine Chance verdient hat? Wenn er sich gut dir gegenüber jetzt verhält, ja. Wenn du ihn liebst und ich höre das irgendwie schon raus, dass er dir schon irgendwie wichtig ist, finde ich schon, dass man wegen einem so einem Fehltritt nicht eine Beziehung kaputt schlagen sollte. Aber dafür muss er eben auch ein Signal setzen, ein eindeutiges Signal, finde ich. Ja. Das ist meine Meinung, meine Überzeugung. Meine Katze findet das auch, die ist für mich. Alles Gute, Stella. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Grüße an David. Ja, okay, wer auch immer David sein mag. Ja. Okay, tschüss. Matthias, 31 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, Matthias. Ja, hallo, schönen guten Abend. Dein Thema. Ja, mein Thema ist einfach auch, sag ich mal, Beziehung, Liebe und halt einfach zueinander stehen. Oh. Jo. Um was geht's denn konkret? Konkret geht das darum, ich bin mit einer Frau zusammen seit gut etwas über einem Jahr. Mhm. Diese Frau ist verheiratet und hat sich jetzt im August von ihrem Mann endlich, sage ich jetzt einmal, nach einem Jahr getrennt. Mhm. Und mir ist jetzt halt in letzter Zeit ziemlich stark aufgefallen, wenn ich sie halt besuchen möchte, zu Hause in ihrer Wohnung, muss ich halt vorher SMS schreiben, anrufen, sage ich ja mal, ob ich vorbeikommen darf oder ob ich störe. Warum? Aus dem einfachen Grund, weil ihr Freundeskreis mich, sage ich mal, nicht akzeptiert. Aha. Also ja. Sie lebt aber mittlerweile alleine? Sie lebt alleine mit ihren Kindern. Ja. Sie hat zwei Kinder. Oder liegt es an den Kindern, dass sie die Konfrontation nicht will? Nee, sie sagt ja selber schon, die Kinder sollen sich langsam an mich gewöhnen. Also es könnte sein, dass da irgendeine Freundin ist und sie möchte nicht, dass du mit der Freundin zusammentrittst. Nee, da sind mehrere Freundinnen, sag ich mal, und auch bekannt von ihr. Also das liegt einfach daran, weil die auch sehr gut bekannt sind mit ihrem Mann. Mhm. Sehr gute Freunde. Ach so. Und die wissen auch, dass ich mit ihr zusammen bin. Mhm. Und die stehen ein bisschen im Zwiespalt. So. Mhm. Ist ganz klar, ich komme jetzt da rein als Nebenbuhler und bringe jetzt, sag ich mal, die Ordnung durcheinander. Mhm. Mhm. Verstehe ich auch irgendwie. Bloß wenn ich den guten Abend sage und so weiter und es schallt nicht zurück. Mhm. Es wird kein Tschüss gesagt. Ach, das gab es alles schon. Das gab es alles schon. Also das hatte ich heute Abend erst wieder, dieses Thema. Und da kommt man sich vor wie das fünfte Rad am Bad. Wie reagiert denn deine Freundin dann darauf? Hält die dann zu dir oder hält die sich ganz raus? Leider Gottes, sage ich mal, jetzt hält sie sich raus. Das ist natürlich schmerzlich, ne? Man wünscht sich dann, dass die Partnerin zu einem steht und sich dazu bekennt, ne? Und bewegt hat mich an sich der heutige Abend, dass ich mal anrufe. Und zwar ging es darum, wir wollten heute Abend mal ein Videoabend machen. Wir wollten uns einfach nur mal einen Film angucken. Ja. Alles klar. Ich sagte, komm am besten sowas gegen 9 rüber, dann sind die Kinder auch im Bett und so weiter. Ist alles gar kein Thema, ne? Weil ist ja auch berufstätig, hat ja genügend um Ohren. Ich war auf jeden Fall auf dem Weg zu ihr, hat sie geschrieben, du komm am besten ein bisschen später. Mhm. Da habe ich schon gedacht, gut, entweder ist ihr Mann wieder da, nervt rum, sage ich jetzt mal einfach nervt rum, oder halt aus ihrem Freundeskreis. Da gibt es zwei Mädels und einen Jungen halt, wo ich absolut ungern gesehen bin, dass ich halt mit ihr zusammen bin. Und so war es dann auch. Ja. Es war dieses eine Pärchen halt da, dieses Junge und dieses Mädel. Und wie lange musstest du warten, bis du dann kommen durftest? Ich habe dann geschrieben, pass auf, ich fahre dann nochmal zur Tankstelle und fahre dann wieder los, weil angeblich wollte der nur gucken, wegen Garderobe andübeln oder sowas. Gut, dann bin ich auf jeden Fall rübergefahren, habe nachgefragt, angerufen, ich sage, ja, mal kann ich kommen? Ja, aber er ist noch da und bla. Ich sage, kann ich kommen, kann ich nicht kommen? Ist an sich peinlich, Fragen zu müssen. Finde ich auch, ja. Bin ich auf jeden Fall hingefahren, da saßen die in der Küche, wir wollten uns den Videofilm angucken. Ich habe Namen gesagt, es kam nicht zurück. Von ihr auch nicht einmal eine Umarmung oder sonst was, auch schön, dass du da bist. Ach so, dann hat sie sich sogar noch distanziert. Im Grunde genommen vor... Wegen der Leute im Prinzip. Mag ihr vielleicht nicht so bewusst sein. Sie ist im Grunde, sie ist eine total liebe, süße, nette Frau. Sag mal, Matthias, unsere Sendezeit geht gleich rum. Ja. Die letzte Frage noch. Hast du denn dieses mit ihr schon mal so richtig offen besprochen? Dass ja, dich heute das... Abend, danach. Ah ja, und was, wie reagierte sie darauf? Distanziert, keine Antwort. Also das finde ich auch schon, also würde mich auch ärgern. Würde mich verletzen und würde mich ärgern, wenn ich du wäre. Pass auf, wir müssen noch ein bisschen weiterreden. Du legst aber jetzt mal auf und wir rufen dich gleich nochmal zurück, weil die Sendung hier gleich zu Ende geht. Ja, danke. Ja? Okay. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Morgen heißt unser Thema Sexkonflikte und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr gerade Sexkonflikte habt, welche Art auch immer oder welche Sexprobleme habt ihr zurzeit und wollt gerne mit mir drüber reden. Vielleicht finden wir irgendeine Lösung. 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Ciao.